Mein Name ist Paul Cox. Einladungen zu Partys, meine Damen und Herren, sind mit Vorsicht zu genießen. Besonders zu Partys, zu denen man erst ein paar Stunden vor Beginn eingeladen wird. Die Einladung wurde mir durch einen Boten, durch eine Botin zugestellt. Eine reizende, entzückende übrigens. Also wirklich, direkt ein Grund hinzugehen. Monsieur Antoine Lefebvre sowie Mr. und Mrs. Edmund Gatewell geben sich die Ehre, stand auf der Einladung. Dabei kannte ich die Leute kaum. Ich hatte sie zufällig vor circa 3/4 Jahren in einer Pariser Boite getroffen. Es gab da einen Unglücksfall. Ein Mann brach im Restaurant zusammen und starb dann. Austernvergiftung hieß es. Das gab natürlich beträchtliches Aufsehen und man kam ins Gespräch. So lernte ich Genevieve kennen. Seit damals hatte ich nichts mehr von ihr gehört. Darum war ich ein bisschen erstaunt, dass die Herrschaften glaubten, auf meine Anwesenheit nicht verzichten zu können. Diesen Geistesblitz aber, wie gesagt, erst ein paar Stunden vor Beginn der Party hatten. Die Herrschaften, das sind also Monsieur Antoine Lefebvre, ein sehr reicher, sehr seriöser, sehr vornehmer Industrieller französischen Geblüts, Genevieve, seine Tochter, seine wunderhübsche Tochter, die auf mich damals in Paris, ich gebe es zu, einen gewissen Eindruck gemacht hatte, so etwas wie Feuerfangen auf den ersten Blick, naja, sowas gibt's ja. Ja, und Mr. Edmund Gatewell, der Mann Genevieves, leider. Ein unbedeutender, verhemmter, langweiliger Typ, eine wohlhabende Null. Was wollten diese Leute von mir? Warum hatten sie mich eingeladen? Mein Freund Richardson, von Beruf Privatdetektiv, gab mir den Rat, hinzugehen. Dann würde ich es vielleicht erfahren. Und schließlich gab es ja auch noch andere Gründe, den Abend auf diese Weise zu verbringen, denn da war außer der schönen Genevieve noch die entzückende Botin, die mir die Einladung gebracht hatte. Ich war noch keine 10 Minuten auf der Party, hatte kaum mehr als 30 Mal geflüstert, mein Name ist Paul Cox, mein Name ist Paul Cox, Paul Cox ist mein Name, Paul Cox, ja, danke, sehr angenehm, Paul Cox, ja, als sie mir auch schon entgegenkam. Jung und strahlend, ein Tablett in der Hand. Bitte, mein Herr, was darf ich Ihnen anbieten? Champagner, Whisky, Orangensaft? Ein Whisky, wenn ich bitten darf. Einen Whisky. Danke, meine Schöne. Bitte sehr. Aber gehen Sie doch nicht gleich wieder weg. Machen Sie es doch wie ich. Bei allem, was mir gefällt, da verweile ich gern. Ach, wissen Sie was? Geben Sie mir Ihr Tablett. Kommen Sie, wir tauschen. Doch, doch. So, und jetzt, mein Fräulein, was darf ich Ihnen anbieten? Champagner, Whisky, Orangensaft? Champagner. Bitte sehr. Danke. Und Prost. Prost. Sagen Sie, mein schönes Kind. Ja? Kennen Sie eigentlich den Grund, warum man mich zu dieser Party hier eingeladen hat? Oh, man mag sie gut leiden. Ach ja, nein, ich meine den wahren Grund. Ja, ich glaube, es gibt einen besonderen Grund. Man hat etwas mit Ihnen vor. Was? Das weiß ich nicht. Sie tun sehr geheimnisvoll. Oh, Gregory. Sehen Sie nur, welch amüsante Plauderei. Der Gast bietet der Haustochter Champagner an. Auweih, da hatte mich die schöne Genevieve erwischt. Naja, man soll eben auf vornehmen Partys keine Scherze machen. Dieser Gregory übrigens, den sie da bei sich hatte, das war Gregory Gilmore, ein unsympathischer Typ, ein fader Schönling und Madame Genevieves treuer Hausfreund. Also wie kann man nur, naja, über den Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Kaum hatte ich diesen Mr. Gilmore überstanden, da lief ich dem Ehemann Genevieves in die Arme, Mr. Edmund Gatewell. Na, mein Lieber, haben Sie alles? Danke, Mr. Gatewell, fast. Eine nette Party. Sie haben sich eben mit Gregory Gilmore unterhalten? Unterhalten ist etwas übertrieben. Hoffentlich hat er Sie nicht angeredet. Seine Scherze sind meistens nicht sehr komisch. Aha, ja, ich habe auch gar nicht lachen wollen. Meine Frau allerdings kann sehr über ihn lachen. Offensichtlich. Ja, wissen Sie, Genevieve ist in allen Gefühlsdingen sehr impulsiv. Aber vielleicht findet sich mal jemand, der ihn ihr abgewöhnt. Das wäre doch eigentlich Ihre Aufgabe, Mr. Gatewell, oder? Kommen Sie, mein Lieber. Versuchen Sie mal diese gefüllten Oliven. Die sind wirklich köstlich, machen trotz des hohen Fettgehalts nicht dick, habe ich mir sagen lassen. Und so ging es weiter, bla, bla, bla. Es entwickelte sich eines jener langweiligen Gespräche, wie sie auf gewissen Partys so üblich sind. Er strengte sich zwar kolossal an, liebenswürdig zu sein, trotzdem kam mir sein Benehmen merkwürdig vor. Auch mein nächster Gesprächspartner, Monsieur Antoine Lefebvre, war die Liebenswürdigkeit selbst und behandelte mich sozusagen wie den verlorenen Sohn. Also zum Teufel, warum waren hier alle so freundlich zu mir? Endlich hatte ich auch das überstanden. Ich brauchte nun wirklich etwas, das mich ein bisschen aufheitern konnte, und so ging ich auf die Suche nach der reizenden Haustochter, meiner Partybotin. Ich fand sie auch bald, aber oh Schreck, im trauten Gespräch mit dem Playboy Gregory Gilmore. Nun dachte ich aber gar nicht daran, mich diskret zurückzuziehen, nein, im Gegenteil. Unter Ausnutzung sämtlicher Deckungsmöglichkeiten kam ich bis auf Hörweite an die beiden heran. Was soll ich bloß tun, Greg? Was soll ich tun? Den Mund halten natürlich und all diese angeblichen Beweise verstecken. Und dann? Wirst du feststellen, dass du nichts damit anfangen kannst. Warum nicht? Warum nicht? Weil es Unsinn ist. Ich habe Angst, Greg. Ich glaube, Genevieve ist misstrauisch geworden. Hör doch bloß mit diesem hysterischen Blödsinn auf. Es ist kein hysterischer Blödsinn und ihr wisst das ganz genau. Wir? Genevieve und du. Wie kommst du darauf? Warum glaubst du, wurde Mr. Cox eingeladen? Weil er so charmant ist? Ach, was war's denn du? Lass mich in Ruhe, ich muss mich um die Gäste kümmern. Und ich musste mich darum kümmern, in 0, nichts von meinem Posten zu verschwinden. Der liebenswürdige Hausfreund brauchte mich nicht gerade beim Spionieren zu ertappen. Und es war wirklich höchste Zeit. Denn noch jemand war drauf und dran, mich zu erwischen. Genevieve, die entweder Sehnsucht nach dem schönen Greg hatte oder die Haustochter vor schlimmen Männern à la Paul Cox bewahren wollte. Aber alles ging gut und ich war schon lange in Sicherheit, als ein Diener auf mich zukam. Verzeihung, Mr. Cox. Ja, bitte. Ein Mann möchte Sie sprechen. Er wartet vor dem Haus. Ja gut, dann gehen wir. Ist das der doch draußen? Jawohl, Sir. Don Wettener, der scheint nicht gerade zur ersten Garnitur des Landes zu gehören. Ein Bettler, Sir. Ich konnte ihn nicht abweisen. Er will Sie unbedingt sprechen. Hat er ausdrücklich mich verlangt? Jawohl, Sir. Na gut, also schön. Mein Name ist Cox. Was kann ich für Sie tun? Sind Sie wirklich Mr. Cox? Ja, ich glaube schon, falls meine Mutter sich nicht geirrt hat. Da habe ich einen Brief für Sie. Aha. Und woher wissen Sie, dass ich hier bin? Ich habe einen Auftrag, in das Haus Middle Road 29 zu gehen und bei Familie Gatewell nach Ihnen zu fragen. Von wem kommen Sie? Von Mr. Richardson, Sir. Ach so, ja, dann ist ja alles klar. Vielen Dank. So, bitte hier, das ist für Sie. Danke, Sir. Was ist das? Verlass mich nicht. Ich halte es nicht aus, deine Was? Deine Gunny, aha. Ja, was soll denn das? Deine Gunny? Ich kenne gar keine Gunny. Ja, dieser Richardson wird auch immer komischer. Verzeihen Sie, Sir. Verstehen Sie etwas davon? Bitte, wovon? Das Fräulein fühlt sich offenbar nicht wohl. Sie steht dort an die Wand gelehnt und... Oh, das ist doch... Die Haustochter von Mrs. Gatewell. Ja, ja, ich weiß. Moment. Hallo, meine Schöne. Ja, was ist denn? Zu viel getrunken, oder? Fehlt Ihnen was? Ja, um Himmels Willen! Ist sie ohnmächtig, Sir? Ich weiß nicht. Ist vielleicht ein Arzt da? Ja, Sir. Ja, dann holen Sie ihn schnell. Was ist geschehen? Ja, das sollen Sie ja gerade feststellen, Doktor. Bitte, hier. Wie ist denn das passiert? Ja, sie stand hier. An die Wand gelehnt. Auf einmal fiel sie um. Ah. Was meinen Sie? Was ist? Tja, da ist nichts mehr zu machen. Sie ist tot. Was? Ja, aber wo ist denn Mrs. Gatewell? Wir müssen sie benachrichtigen. Der Diener hat schon Bescheid gesagt, glaube ich. Was ist mit ihr geschehen? Bitte, was ist los? Madame, es ist leider etwas sehr Ernstes. Sie ist tot. Nein, das kann doch nicht. Danny, um Gottes Willen. Danny. Bitte? Wie heißt die Tote? Spätestens in diesem Augenblick begann ich zu ahnen, dass diese Einladung nicht ohne Folgen für mich sein würde. Ich rief Richardson an und bat ihn, sofort herzukommen. Er ist Privatdetektiv und versteht sich auf solche Sachen. Ja, da stand ich nun. in der Tasche einen Brief von einer mir unbekannten, mich jedoch heftig liebenden Gunny, und die bedauernswerte Tote, die vor mir lag, hieß ebenfalls Gunny. War das ein Zufall? Naja, ich würde erst beruhigt sein, wenn die Todesursache feststand. Der Arzt vermutete Herzschlag, aber er wollte sich nicht festlegen. Vorsichtshalber telefonierte ich auch mit Scotland Yard. Ich ahnte zwar, was mir blühte, wenn ich es mit meinem alten Freund Inspektor Carter zu tun bekommen würde, aber mir war es trotzdem lieber so. Mit unbekannten Toten, deren Abschiedsbrief man möglicherweise in der Tasche hat, ist nicht zu spaßen. Sie lächeln? Na, ich habe da so meine Erfahrungen. Ja, Mr. Cox, was ist los? Etwas Merkwürdiges, Inspektor, aber noch nichts Handgreifliches. Also jedenfalls, mir kommt die Geschichte komisch vor. Fassen Sie sich bitte kurz, ich habe keine Zeit. Ja, ja. Ich muss so schnell wie möglich in die Medwell Road. Wohin müssen Sie? In die Medwell Road? Ja, dort soll ein junges Mädchen umgekommen sein. Ja, Donnerwetter, genau, das wollte ich Ihnen gerade mitteilen. Wer hat Sie denn angerufen? Das weiß ich nicht. Der Anruf war anonym. Aber man teilte uns mit, dass Sie, Mr. Cox, irgendwie beteiligt sind. Die Betreffende soll in Ihren Armen gestorben sein. Ja, ja, das war aber reiner Zufall, Inspektor. Das wird sich zeigen. Also warten Sie dort auf uns. Das war eine schöne Bescherung. Wer war wohl der liebenswürdige Zeitgenosse, der die Polizei bereits benachrichtigt und dabei auf elegante Weise auch meinen Namen mit ins Spiel gebracht hatte? Der Diener hatte nichts beobachtet. Die Sache wurde auch nicht besser, als Richardson, der inzwischen eingetroffen war, erklärte, mir keinen Brief geschrieben zu haben. Es dauerte keine 10 Minuten und da kamen sie. Inspektor Carter und seine Mannschaft von Scotland Yard. Und sie scheuchten die Gesellschaft auf wie der Fuchs den Hühnerhof. Der Inspektor begrüßte mich wie einen alten, liebgewordenen Feind. Warum in aller Welt haben Sie mich eigentlich angerufen, Mr. Cox? Der Fall ist doch klar, Herzschlag. Sie wären ja sowieso gekommen, Inspektor. Vor mir hat doch schon jemand angerufen. Mich interessiert aber, warum ausgerechnet Sie uns alarmiert haben. Deswegen? Verlass mich nicht. Ich halte es nicht aus. Deine Gunny. Na und? Die Tote heißt Gunny. Ich weiß. Warum soll sie Ihnen keinen Brief schreiben? Weil ich sie nicht gekannt habe. Immerhin ist sie in Ihren Armen gestorben. Ich sagte schon, das war Zufall. Vielleicht ist der Brief auch ein Zufall. Es gibt viele Mädchen, die so heißen. Ich weiß nicht, Inspektor. Bitte lassen Sie die Schrift prüfen. Ich habe kein gutes Gefühl. Sie werden langsam älter, Cox. Aber keine Angst, das werden wir bald alles geklärt haben. Es tut mir leid, Inspektor, dass wir Ihnen so viel Arbeit machen. Ich tue nur meine Pflicht, Madam. Bitte verstehen Sie, ich bin nicht sehr gefasst. Ich habe gar nicht sehr gern gehabt. Das ist nur verständlich. Würden Sie bitte diesen Brief ansehen? Ist das die Handschrift Ihrer Haustochter? Ja. Oh ja, das ist sie. Das ist völlig unmöglich, so geht das nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Edmund, bitte nimm dich zusammen. Die Situation ist untragbar, die Polizei im Haus, die ganze Party ist verdorben. Och, wie kannst du jetzt an die Party denken? Ich denke an unsere Gäste, ich habe keine Ahnung, was ich ihnen sagen soll. Also gut, ich kümmere mich um sie. Sie entschuldigen, Inspektor. Natürlich. Inspektor, ist es möglich, dass die Gäste nach Hause gehen? Niemand mag in dieser unerquicklichen Atmosphäre bleiben. Mr. Gatewell, ich würde den Tod nicht als unerquickliche Atmosphäre bezeichnen. Ja, verzeihen Sie, das war nicht sehr taktvoll. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Ja. Wie kam die Kleine eigentlich in Ihr Haus, Mr. Gatewell? Durch meine Frau. Sie ist zu hilfsbereit, wissen Sie? Als sie erfuhr, dass die kleine Gunny in sehr unglücklichen Verhältnissen lebte, gab sie eine Chance als Haustochter. Und Sie? Waren Sie damit einverstanden? Natürlich. Erstens war sie wirklich hilflos. Keine Eltern. Ein völlig verkommener Stiefvater. Ja, und zweitens war sie sehr sympathisch und anziehend. Sympathisch und anziehend. Sie war etwa 20 Jahre alt, nicht wahr? Ja. Und Sie, Mr. Gatewell? Ich bin 41. Und wenn ich den Unterton Ihrer Frage recht verstehe, kann ich Ihnen eine klare Auskunft geben. Ich hatte nichts mit ihr. Außerdem war sie eine entfernte Verwandte. Von Ihnen? Ja. Unsere Ehe ist kinderlos, Inspektor. Das war ein weiterer Grund, Gunny bei uns aufzunehmen. Wie entfernt war sie denn mit Ihnen verwandt? Das ist doch klar. Ihre Eltern waren gestorben. Sie, ich meine Ihre Mutter, bitte... Also, ich kann nicht mehr. Das ist hier alles einfach zu viel für mich. Beruhigen Sie sich nur, Mr. Gatewell. Vielleicht kann uns ja Ihre Gattin erzählen, in welchem Verwandtschaftsverhältnis... Nein, nein. Bitte nicht meine Frau. Meine Frau weiß es nicht. Hat es nie gewusst. Was hat sie nie gewusst? Sie glaubt, Gani sei die Tochter irgendeines Cousins. War sie das nicht? Nein. Sie war meine Tochter. Das war es also, weshalb Mr. Edmund Gatewell so außer sich geriet. Inspektor Carter wurde merkwürdig menschlich angesichts dieses gebrochenen Mannes, der ja auch wirklich einen Verlust erlitten hatte. Und sie war so hübsch. Die arme, kleine Gunny. Verzeihen Sie, Herr Inspektor. Was ist los? Dieser Herr ist Mr. Young, unser Nachbar. Er möchte jemand von der Polizei sprechen. Ja, auf der Stelle. Draußen steht ein Auto, vor meiner Einfahrt. Ich kann nicht in die Garage. Aber das ist doch Sache der Verkehrspolizei. Wir sind mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Gewiss. Sie haben recht, nur. Ich weiß nicht, ob es Ihnen etwas ausmacht. Aber der Mann am Steuer ist tot. Hallo? Hallo, Sie? Das habe ich alles schon gemacht, Inspektor. Ich habe auch die Wagentür geöffnet. Er fiel mir ja fast entgegen. Collins, wir brauchen Licht. Jawohl, Sir, sofort. Vielleicht hat er ja auch nur einen Kanonenrausch. Hat denn niemand eine Taschenlampe? Hier, bitte. Ja, der Mann ist tot, einwandfrei. Aber das ist doch... Leuchten Sie ihm nochmal ins Gesicht, Inspektor. Ja. Ja, das ist fantastisch. Was? Wissen Sie, wer das ist? Keine Ahnung. Das ist der Mann, der mir den Brief von Gunny überbracht hat. Was? Ja, der alte Bettler. Inspektor, hier liegt etwas auf dem Sitz. Ein Brief. Was ist denn das? Mr. Cox, dieser Brief ist für Sie. Für mich? Öffnen Sie ihn. Was soll das heißen? Verlass mich nicht, ich halte es nicht aus. Dein Jonathan? Wer ist Jonathan? Ich weiß nicht, ich kenne keinen Jonathan, genauso wenig, wie ich Gunny gekannt habe. Und wem wollen Sie das weismachen? Ich gebe zu, es klingt absolut idiotisch, aber was soll ich tun? Die Wahrheit sagen. Ich sage die Wahrheit. Da habe ich Sie jetzt höchstpersönlich angerufen, um Ihnen zu sagen, dass ich ein komisches Gefühl habe und kaum sind Sie da... Gestatten Sie mir, dass ich angesichts dieser seltsamen Dinge ebenfalls komische Gefühle habe. Aber bitte sehr, bitte sehr. Ach, Monsieur Lefebvre. Man sagte mir, dass hier draußen ein Toter... Oh. Kennen Sie den Mann? Monsieur Lefebvre, kennen Sie den Mann? Ja. Wollen Sie mir nicht sagen, wer es ist? Nicht hier auf der Straße, bitte. Vielleicht haben Sie die Güte, mich ins Haus zu begleiten, Inspektor. Was glauben Sie, Mr. Cox, wie lange wird uns die Polizei noch festhalten? Das kommt ganz drauf an, Mr. Gilmore. In solchen Fällen lässt sie sich meistens sehr viel Zeit. Ah ja, Sie haben da ja Erfahrung. Nehmen Sie einen Drink? Danke, ja. Whisky immer. Sagen Sie mal, stimmt das? Gunny soll Ihnen einen Brief geschrieben haben? Ja, ja. Was hatten Sie denn für Geheimnisse miteinander? Ach, sie hat sich in der Adresse geirrt. Ich hatte keine Geheimnisse mit ihr. Nein? Ich nicht, Mr. Gilmore, aber ich glaube, Sie hatten da so ein kleines Geheimnis, nicht wahr? Ihr Whisky, Mr. Cox. Oh ja, danke. Ich war zufällig Zeuge, wie Sie sich mit ihr unterhielten. Der ist gut. Ausgezeichnet. Ja, das war kurz vor ihrem Tod. Sie hatte Angst und glaubte, Beweise für irgendetwas zu haben. Und sie empfahlen ihr, die Beweise verschwinden zu lassen. Das haben Sie mit angehört? Ja. Das ist mir aber sehr peinlich. Das glaube ich. Und nun erwarten Sie vermutlich eine Erklärung von mir. Ja. Ach, das war eigentlich gar nichts. Ich bin einmal mit Gunny ausgegangen. Eine harmlose Sache, ein Musical, eine Bar, was man so tut. Es war ganz amüsant. Aber auf einmal bekam Gunny den Spleen, Genevieve sei dahinter gekommen. Es artete zu einer fixen Idee aus. In jeder Bemerkung, die Genevieve machte, sah sie ein Zeichen ihres Misstrauens. Sie glaubte sogar, Genevieve hätte Beweise in der Hand. Was für Beweise? Garni hat mir mal einen Brief geschrieben. Ich habe ihn nie bekommen. So, so, ja. Tja, wo ist die Pointe? Welche Pointe? Ja, wovor hatte sie Angst? Die war doch halbwegs erwachsen. Warum sollte sie nicht mit ihnen ausgehen? Oh, dabei ging es weniger um Garni als um mich. Genevieve ist zwar stets nach der neuesten Mode angezogen, aber sie denkt nicht sehr modern. Sie ist eifersüchtig. So, so, ja. Was stand eigentlich in dem Brief, den Garni Ihnen geschrieben hat? Das weiß ich nicht. Ich habe ihn ja nie bekommen. Ach so, ja, das sagten Sie ja schon, ja. Ja, was ist denn, Cox? Was sehen Sie mich denn so seltsam an? Glauben Sie mir nicht? Also, ich bewundere Ihre Menschenkenntnis. Es stimmt, ich glaube Ihnen nicht. Sie zeigten sich sehr bestürzt, als Sie vorhin den Toten sahen, Monsieur Lefebvre. Ich bin bestürzt, Inspektor. Es müssen da Zusammenhänge bestehen zwischen dem Tod von Garni und diesem Mann. Aber ich sehe diese Zusammenhänge nicht. Ich kann sie mir nicht erklären. Dafür sind wir ja da, Monsieur. Sie kannten also den Toten? Er hieß Moore. Ein unangenehmer Geselle, um ehrlich zu sein. Ein Trinker, ein Landstreicher. Woher kannten Sie ihn? Durch Garni. Wie? Sehen Sie, Garnis Mutter war eine nette Frau aus einfachen Verhältnissen zwar. Ja, ich weiß gar nicht, was in sie gefahren war, aber eines Tages hatte sie diesen Moore kennengelernt und ihn dann geheiratet. Ach so. Ah, dann ist Moore also der Stiefvater von Garni. Ja, das ist ja auch der eigentliche Grund, warum wir sie ins Haus genommen haben. Sie sollte nicht in solchen Verhältnissen aufwachsen. Dann wissen Sie also, dass Garni die Tochter ihres Schwiegersohnes war. Edmond hat es mir gesagt, als er um Genevieves Hand anhielt. Freiwillig? Inspektor, ich bin ein genauer Mensch und habe ihn sehr eindringlich nach seinen Verhältnissen gefragt. Da hat er es mir gestanden. Und Ihre Tochter? Weiß sie es auch? Ich habe nie mit ihr darüber gesprochen, aber so wie ich meinen Schwiegersohn einschätze, hat er es ihr verschwiegen. Garni war ein tüchtiges Mädchen und da Genevieve keine Kinder bekommen kann, war ich froh, dass wir sie im Hause hatten. Sie betrachteten sie als ihr Enkelkind? Ja, sie sollte die Tradition des Hauses Lefebvre fortführen, Monsieur. Ja, bitte. Störe ich, Inspektor? Aber nein, Doktor, kommen Sie herein. Haben Sie die Todesursache feststellen können? Herzschlag, wie bei der jungen Dame auch. Ach, ein merkwürdiger Zufall. Halten Sie es für möglich, Doktor, dass jemand auf irgendeine Weise nachgeholfen hat? Durch Gift vielleicht? Das halte ich nicht für wahrscheinlich. Immerhin könnte es sein... Verzeihen Sie, Inspektor. Sie glauben, es war Mord. Was würden Sie an meiner Stelle vermuten, Monsieur? Da haben Sie uns ja was Schönes angebrockt, Mr. Cox. Ich eingebrockt? Wie darf ich das verstehen, Mr. Gatewell? War denn das wirklich notwendig, gleich Scotland Yard anzurufen? Es ist für uns sehr unangenehm. Es wird morgen in allen Zeitungen stehen. Irgendeine andere Polizeistation hätte es ja schließlich auch getan. Ich kenne aber keine andere Polizeistation. Wenn Polizei, dann Scotland Yard. Inzwischen den gibt's für mich nicht. Außerdem wäre Carter sowieso gekommen. Vor mir hat ihn nämlich schon jemand angerufen. Was sagen Sie da? Davon weiß ich ja gar nichts. Wer denn? Das eben ist die Frage. Er hat seinen Namen nicht genannt. Das wird ein schönes Licht auf mich werfen. Meine Gäste rufen die Polizei und ich, der Hausherr, weiß nichts davon. Was sollen bloß die Leute denken? Was geschieht eigentlich mit diesen Briefen? Oh, das wird sich zeigen. Waren Sie wirklich nicht bekannt mit Garni, Mr. Cox? Madame, ich habe Sie heute zum ersten Mal gesehen, das kann ich beschwören. Das werden Sie wohl müssen. Hoffentlich erfährt die Polizei nicht, dass... Was, bitte? Dass Garni einen Freund hatte. Warum soll sie es nicht erfahren? Von ihm stammt nämlich der zweite Brief, den Sie bekommen haben. Garnis Freund heißt Jonathan. Wie bitte? Jonathan Burns. Du lieber Himmel, was ist denn los? Was wollen Sie? Das ist doch das Haus von Mr. Cox, nicht wahr? Es ist mitten in der Nacht, junger Mann. Um diese Zeit ist Mr. Cox nicht zu sprechen. Adieu. Sind Sie seine Mutter? Nein, die Haushälterin. Aber auch ich habe ein Recht auf Schlaf. Also bitte gehen Sie. Mr. Cox wird sehr ungehalten sein, wenn er erfährt, dass Sie mich abgewiesen haben. Woher wollen Sie das wissen? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Jonathan Burns. Kennt Sie Mr. Cox? Nein. Na also. Aber es ist dringend notwendig, dass ich ihn heute Nacht noch spreche. Darf ich eintreten? Es wird keinen Zweck haben. Er ist nicht zu Hause. Ich weiß. Er ist bei einer Party. Ich werde auf ihn warten. Oh, ein hübscher Regenschirm ist das. Gehört er Mr. Cox? Jawohl, der Schirm gehört Mr. Cox. Aber ich sehe nicht ein, was Sie Stück. Das... Ein schönes Stück. Ein Löwenkopfknauf aus Achat. Sehr schön. Ein Erbstück. Haben Sie eine Visitenkarte bei sich? Ja, ich glaube... Hier, bitte. Jonathan Burns, Chrysanthus Road. Gut, Mr. Burns, ich werde Mr. Cox Ihre Karte geben. Er wird sich dann morgen mit Ihnen in Verbindung setzen. Nein, das geht nicht. Ich muss noch heute Nacht mit ihm sprechen. Morgen ist es zu spät. Zu spät? Wofür? Für mich. Morgen werde ich nicht mehr in der Lage sein, sprechen zu können. Wirklich, ein hübscher Schirm. Aber ich möchte natürlich nicht, dass ich Schwierigkeiten bekomme. Ich kann auch vor dem Haus warten. Ach, nun bleiben Sie schon. Sie können im Arbeitszimmer warten. Danke. Wie haben Sie das eigentlich eben gemeint? Morgen können Sie nicht mehr sprechen. Ich werde sehr wahrscheinlich morgen früh zwischen 6 und 7 Uhr sterben. Aber, das ist doch Unsinn. Ja, das ist meine letzte Hoffnung. Was? Dass alles Unsinn ist. Entschuldigen Sie, dass ich Ihre Unterhaltung störe, aber ich möchte Sie noch etwas fragen. Bitte, Inspektor. Hat Ihre Haustochter kurz vor ihrem Tode irgendetwas zu sich genommen? Hat sie etwas getrunken? Um Himmels Willen. Glauben Sie etwa, dass sie vergiftet worden ist? Ich dachte, es sei Herzschlag. Haben Sie beobachtet, dass sie etwas getrunken hat? Mr. Gatewell? Nein. Mrs. Gatewell? Ja. Ja, einer der Gäste hat ihr ein Glas angeboten. Er hat es ihr förmlich aufgedrängt. Und sie hat getrunken? Ja. Wer war der Gast? Mr. Cox. Das war nur so aus Spaß. Ich wollte ihr eine Freude machen. Ach nein. Ich hätte gern ein paar Worte mit Ihrem Diener gesprochen, Mr. Gatewell. Ja, natürlich gern. Gerald? Ja, Sir? Der Inspektor möchte Sie sprechen. Ja. Ich möchte... dass Sie sich möglichst genau erinnern. Ja, Sir. Woran bitte? An den alten Mann, der Mr. Cox zu sprechen wünschte. Ja, Sir. Ist es möglich, dass er hier im Hause etwas zu trinken bekommen hat? Bitte? Er ist als Trinker bekannt. Vielleicht hat ihm jemand ein Glas angeboten. Jemand? Er hat doch nur mit Mr. Cox gesprochen. Eben. Ach so. Ja, Sir, ich weiß nicht. Ich habe Mr. Cox nur zur Tür geführt. Hatte er da ein Glas in der Hand? Ja, schwer zu sagen. Auf so einer Party halten die meisten Gäste ihr Glas in der Hand. Man achtet nicht mehr darauf. Ich hatte kein Glas in der Hand. Cox, das möchte ich lieber vom Diener hören. Machen Sie Ihre blödsinnigen Bemerkungen, wo Sie wollen, aber nicht während meines Verhörs. Ich möchte sie aber machen, hier und jetzt. Und vor allem möchte ich Ihnen sagen, dass ich mit den beiden Toten nicht das Geringste zu tun habe. Das glaube ich Ihnen aufs Wort, Mr. Cox. Es liegt auf der Hand. Zwei Tote. Zweimal waren die Toten kurz vor ihrem Ableben mit Ihnen zusammen. Zweimal waren dabei an Sie adressierte Briefe mit dem gleichen Inhalt im Spiel. Aber Paul Cox hat damit nichts zu tun. Das ist wirklich einleuchtend. Das finde ich ja auch, Inspektor. Was soll ich dagegen tun? Sehr einfach. Wir werden uns in meinem Büro ausführlich unterhalten. Sie wollen mich verhaften? Ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Sie werden mich doch freiwillig begleiten, oder? Aber selbstverständlich, verehrter Inspektor, stets zu Ihren Diensten in Mord und allen anderen Fällen. Das Gerichtsmedizinische Institut gab die Leichen ohne Befund frei. Ja, kein Mord, kein Selbstmord, nichts. Ohne Befund. Es war Herzschlag. Der tote Mann wurde einwandfrei identifiziert. Tom Moore, seines Zeichens Land-, Dorf- und Stadtstreicher. Das Auto? Gestohlen. Inspektor Carter war rührend bemüht. Um mich. Er hätte mir so gerne etwas angehängt, und wenn es nur ein kleiner hinterlistiger Mord gewesen wäre, aber es ging nicht so recht. Trotz der Briefe. Und die waren übrigens echt, jedenfalls nach Meinung des graphologischen Sachverständigen. Der eine stammte von Gunny, der andere von ihrem hoffnungsvollen Freund Jonathan Burns. Seien Sie doch vernünftig, Cox. Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie diesen Jonathan Burns nicht kennen. Doch, ich kann, und ich wiederhole es so oft Sie wollen, ich kenne keinen Jonathan Burns oder kannte ihn nicht. Moment mal. Warum sagen Sie kannte? Lebt er nicht mehr? Das weiß ich doch nicht. Bei Ihnen weiß man ja nie, ob einer noch lebt. Warum fragen Sie ihn nicht selbst? Ganz einfach. Ich finde ihn nicht. Wir wissen, wo er arbeitet, wir wissen, wo er wohnt, aber er ist weder da noch dort. Ich habe eine Suchmeldung herausgegeben, mehr kann ich nicht tun. Mir sind ja die Hände gebunden. Der mächtige Inspektor Carter und gebundene Hände. Mir kommen gleich die Tränen. Jetzt denken Sie doch mal nach, Menschenskind. Unsere Abteilung hat nur da etwas zu suchen, wo ein Mord vorliegt. Und unsere beiden Toten... Gehen nur den Bestattungsverein etwas an, ja, ja. Dann geben Sie mir doch bitte die Adresse von diesem Jonathan. Vielleicht können Richardson und ich ein bisschen herumspionieren. Unterstehen Sie sich. Sie lassen Ihre Finger davon, verstanden? Ich tue, was in meiner Kompetenz liegt. Das ist aber reichlich wenig, wie es scheint. Seien Sie froh. Sonst würde ich Sie nämlich als Mordverdächtigen hier behalten. Oh, sonst würden Sie? Mit anderen Worten, ich kann jetzt gehen. Ja, schlafen Sie sich gründlich aus und überlassen Sie die Arbeit uns. Im Übrigen möchte ich Sie bitten, in der Stadt zu bleiben und sich zu unserer Verfügung zu halten. Aber das versteht sich doch von selbst, Inspektor. Also dann, alles Gute, alles Schöne. Ach, und die besten Grüße an Ihre liebe Frau. Na, endlich. Schönen guten Morgen, Mrs. Chandas. Ach, wieso sind Sie denn schon auf? Um 6 Uhr früh? Schon auf? Ich habe kein Auge zugetan. Das war eine Nacht. Ich hatte Besuch. Ach, Mr. Cox, Sie hätten ja auch nicht unbedingt so lange auf dieser Party bleiben müssen. Und wie Sie wieder aussehen, übernächtig, unrasiert. Ja, der Bart wächst. Ich mache Ihnen schnell ein kräftiges Frühstück und Sie nehmen inzwischen ein Bad. Das bringt Sie wieder auf die Beine. Übrigens, der junge Mann ist wieder weg. Was für ein junger Mann? Ach so, das wissen Sie ja gar nicht. Er hat stundenlang auf Sie gewartet. Wer? Das war vielleicht ein komischer Mensch. Mitten in der Nacht klingelt's. Ja, ich meine, was wollte er denn? Sie besuchen. Er sagte, es sei enorm wichtig. Und dann hat er sich für Ihren Regenschirm interessiert. Wofür? Für Ihren Schirm mit dem Achatknauf. Für das Erbstück von Onkel Ben? Er sagte, der Schirm sei sehr wertvoll. Sie sollten ihn in Ehren halten. Das ist ein verrückter Kerl. Das habe ich auch gedacht. Aber da es gar so wichtig war, habe ich ihm erlaubt, auf Sie zu warten. Warum haben Sie ihm nicht gesagt, er soll heute Nachmittag wiederkommen? Hab ich ja. Aber er sagte, das ginge nicht. Heute sei es zu spät. Der hatte doch tatsächlich Todesahnungen. Nein. Die habe ich ihm natürlich ausgeredet. Da haben Sie ein gutes Werk getan. Um 4 Uhr meinte er dann, er könne nicht länger warten. Ich soll Ihnen einen schönen Gruß ausrichten und Sie sollen gut auf Ihren Regenschirm Acht geben. Na, das scheint ja ein Spinner zu sein. Wie heißt der Knabe denn? Er hat seine Visitenkarte dagelassen. Hier. Ah, danke. Das darf ja nicht wahr sein. Jonathan Burns, Chrysanthus Road 32. Ja, was wollen Sie? Entschuldigen Sie bitte die Störung, ich möchte zu Mr. Jonathan Burns. Und deswegen klingeln Sie wie ein Verrückter in aller Herrgottsfrüh. Erster Stock, rechts. Danke. Aber der schläft wahrscheinlich noch. Ja, das macht nichts. Hallo, Mr. Burns? Was? Hallo, Mr. Burns? Was ist... Machen Sie doch bitte auf! Helfen Sie mir! Bitte! Was? Einen Arzt! Himmels Willen. Ja, warten Sie, ich hole Hilfe! Was wollen Sie denn schon wieder? Bitte, ich suche jemanden, der einen Schlüssel zu Mr. Burns Wohnung hat. Er ist gerade hinter der Tür zusammengebrochen. So, so. Ja. Ja, da drüben, der Hausmeister hat einen. Aber bitte schnell, es ist dringend. Warten Sie, ich klingele für Sie. Ja, was gibt's denn, Miss Erkeny? Mr. Miller, gehen Sie doch mit dem Herrn zu Jonathan Burns. Er sagt, Mr. Burns ist zusammengebrochen. Aber bitte rasch, rasch, vielleicht können wir ein Unglück verhüten. Gut, gut, ich hole nur den Schlüssel. Könnten Sie bitte einen Arzt rufen? Ich? Ja, Sie, er soll so schnell wie möglich kommen. Ja, falls mein Telefon wieder in Ordnung ist, dann kann ich ja... Also, gut. Komm, ich geh voraus. Ja, danke. Woher wissen Sie denn, dass es ihm nicht gut geht? Ja, ich hab's gehört. Er hat gerade um Hilfe gerufen. Komisch, ich hab gedacht, er ist gar nicht da. Aber doch, er ist da. So. Aber bitte Vorsicht, er liegt wahrscheinlich direkt hinter der Tür. Ja, ich pass schon auf. Da liegt ja gar keiner. Bitte. Ja, tatsächlich. Vielleicht gehen wir mal rein. Kann sein, dass er sich ins Bett geschleppt hat. Na, ich habe ihm ja schon gesagt, er ist gar nicht da. Aber ich habe ihn noch rufen hören. Na ja, also wenn Sie es gehört haben... Moment. Mr. Burns? Hallo? Und da ist niemand. Hier auch nicht. Das Schlafzimmer ist da hinten. Hier in der Küche ist auch keiner. Mein Gott. Also nicht die geringste Spur. Ich sag's ja, der ist nicht da. Er hat aber um Hilfe gerufen. Sie müssen sich getäuscht haben, Sir. Denn ich hab mich nicht Donnerwetter. Was ist denn? Da unten, das Auto, sehen Sie? Hier fahren viele Wagen vorbei. Ach was, aber diesen Wagen kenne ich. Sie sind jetzt ein bisschen aufgeregt. Aber machen Sie sich nichts draus, das legt sich. Beruhigen Sie sich erst einmal und... Dann werden wir ja weitersehen. Der gute Mann hielt mich für verrückt. Ich ließ ihn bei seinem Glauben. Es hätte keinen Sinn gehabt, ihm zu erklären, warum mir der Wagen so wenig gefiel. Er gehörte nämlich Genevieve Gatewell. Eine halbe Stunde später betrat ich Inspektor Carters Büro. Als ich ihm die Geschichte vom armen Mr. Burns erzählte, amüsierte er sich nicht schlecht. Er nannte mich eine Märchentante. Ich habe Sie gewarnt. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen sich nicht um Dinge kümmern, die Sie nichts angehen. Sie werden allmählich zur komischen Figur, Cox. Sir. Was soll ich denn jetzt mit Ihrem Märchen anfangen? Noch gar nichts, Inspektor. Ich bin ja froh, wenn ich Sie erheitern kann. Aber wenn ich eine Bitte aussprechen darf, lassen Sie das Haus in der Chrysanthus Road und die Wohnung Jonathan Burns nicht aus den Augen. Vielen Dank für Ihre Belehrungen. Englands Polizei wüsste gar nicht, was sie ohne Ihre Ratschläge anfangen sollte. Sie schmeicheln. Immerhin gehöre ich zu der erfreulichen Bevölkerungsschicht, die gewillt ist, zweckdienliche Auskünfte zu geben. Zu gütig. Alarm, Inspektor. Mord in der Chrysanthus Road. Wo? Chrysanthus Road 32. Ein junger Mann wurde erschlagen aufgefunden. Sein Name ist Jonathan Burns.